Nun ist es still, totenstill. Neben Henschel ist noch ein Kamerad vom RSD bei mir in der Telefonzentrale. Günscher hat ihn gebeten, für die anstehende Verbrennung bereitzustehen. Ich bin bereits informiert, dass Hitler seine sterblichen Überreste unbedingt dem Feuer übergeben wissen will. Günscher hat es mir schon berichtet. Der Gedanke an die zur Schaustellung von Mussolinis Leiche muss Hitler nicht losgelassen haben. Daher schien ihm diese restlose Verbrennung überaus wichtig gewesen zu sein. Wir warten. Worauf? Hitler hatte sich bei Haase nach schonenden Todesarten erkundigt. Wofür würde er sich jetzt entscheiden? Wir rechnen jedenfalls alle mit einem Schuss. Bald wird uns klar, dass wir wohl gar nichts hören werden. Der Dieselmotor im Nebenraum ist viel zu laut. Ich bin nervös, nicht wegen Hitler, nicht ausschließlich jedenfalls. Ich flüstere mit Hannes Henschel. Während der Frühstückspause habe ich in der neuen Reichskanzlei Gestapo Müller in Begleitung von zwei hochrangigen SS-Offizieren gesehen, alle noch in voller Uniform. Hannes, was um Himmels Willen macht der hier? Müller kam nie in die Reichskanzlei, ich bin ihm jedenfalls kein einziges Mal dort begegnet. Sollen doch noch alle Augenzeugen beseitigt werden? Was, wenn der ganze Bunker schon beim Bau so konstruiert worden ist, dass man das Ding bei Bedarf in die Luft jagen konnte? Ist der ganze Bunker mit einer Zeitzünderanlage versehen? Henschel war beim Bunkerbau dabei, also frage ich ihn. Hannes, mal ehrlich, kann der Bunker gesprengt werden? Ach was, versucht er zu beruhigen. Alle lauschen. Zu hören ist aber nur das Summen der Lüftungsanlage und das Dröhnen des Dieselaggregats. Von den Kämpfen dringt nichts bis hier herunter. Warten. Wir warten schon seit dem 22. April. Ich muss jetzt etwas essen gehen, habe meine Mittagspause immer wieder aufgeschoben. Jetzt etwas essen? Ja, jedenfalls nur weg hier. Ich rufe in der Vermittlung der neuen Reichskanzlei unter Scharführer Retzbach an. Er soll zur Vertretung herunterkommen. Gerade habe ich aufgelegt. Da höre ich jemanden rufen, Linge, Linge, ich glaube, es ist soweit. Bormann oder Goebbels, ich bin nicht sicher, wer von beiden, verlangt nach Hitlers Diener. Einer muss also doch etwas gehört haben. In der Telefonzentrale jedenfalls hat niemand einen Schuss vernommen. Ich mache einige vorsichtige Schritte aus meinem Raum heraus auf den Korridor. Linge schubst mich von hinten unsanft zur Seite, drängt sich hastig an mir vorbei. Ich weiß nicht, ob er vom Waschraum oder von der Treppe aus dem Vorbunker gekommen ist. Totenstille. Linge legt das Ohr an die Tür zum Vorraum. Er und Günsche öffnen die erste Tür zum Vorraum. Langsam gehen sie vor bis zur Tür zu Hitlers Arbeitszimmer. Niemand holt Atem. Die zweite Tür geht auf. Ich mache noch zwei Schritte nach vorn und recke den Hals. Das Bild, das sich mir bietet, nehme ich für nur wenige Sekunden in mich auf, aber ich habe es nie mehr vergessen. Mein Blick fällt zunächst auf Eva. Sie sitzt mit angezogenen Beinen auf dem Sofa, den Kopf zu Hitler geneigt. Unter dem Sofa stehen ihre Schuhe. Neben ihr, ich weiß nicht mehr, ob auch auf dem Sofa oder dem daneben stehenden Sessel sitzend, der tote Hitler. Seine Augen stehen offen, starren ins Leere. Sein Kopf ist leicht nach vorn gefallen. Blut sehe ich keines. Ich weiche unwillkürlich zurück. Jetzt will ich wirklich nur noch weg. Im Durchgang zur Telefonzentrale steht schon Retzbach. Er ist nach meinem Anruf sofort gekommen. Ich bin erleichtert. Dass Hitler tot ist, dass Retzbach da ist. Für Vertretung ist gesorgt und ich habe einen Grund, den Tiefbunker zu verlassen. Im Vorbeieilen rufe ich Retzbach zu, dass ich oben schnell Meldung machen gehe, bei Kommandochef Schädle. Ich eile die Treppen hinauf, jage durch den Vorbunker, renne die schon von Bomben geschädigte Kannenbergallee entlang. Doch dann plötzlich stoppe ich. Hitler, der Führer, ist tot. Ich muss sofort zurück, sehen, was jetzt geschieht. Ich will nichts verpassen. Zurück an der Schwelle zum Arbeitszimmer sehe ich, dass man Hitler zwischenzeitlich auf den Boden gelegt hat. Im Flur stehend mache ich dann zum letzten Mal Platz für den Führer. Linge, Günsche, Kempker und ein mir unbekannter Kamerad vom RSD haben ihn in eine graue Decke eingewickelt und tragen ihn an mir vorbei. Die Stoffhülle ist zu kurz, um den Leichnam ganz zu bedecken. Hitlers Schuhe ragen heraus. Goebbels verkündet, er werde jetzt oben im Garten so lange umherlaufen, bis er tödlich getroffen werde. Ich gehe wieder zu Retzbach, um mich nochmals abzumelden. Er ruft mir hinterher, dass ich mich beeilen soll. Ihm ist sichtlich unwohl. Kein Wunder. Kommandochef Franz Schädel bleibt vollkommen ruhig, als ich ihm die Nachricht vom Ableben Hitlers überbringe. Seine Gesichtszüge sind wie eingefroren. Er murmelt nur, und schickt mich sofort zurück an meinen Arbeitsplatz. Ich mache einen Umweg über die Küche. Nein, jetzt will ich nichts mehr essen. Ich verbrenne meinen Dienstausweis in der Feuerstelle, wo der Kübel mit der Gulaschkanone drüber hängt. Mein gelbes Sesam öffne dich. Nun nur noch ein wertloses Stück Papier, ein bald lebensgefährliches noch dazu. Der Bunkergang ist wieder leer. Retzbach empfängt mich mit den Worten, »So, jetzt brennt der Chef.« Einen Moment lang kommt mir das Bild von dem in den Flammen lodernden Dienstausweis in den Sinn. »Geh doch mal rauf«, Retzbach deutet mit dem Kopf Richtung Gartenausgang. »Nee, ich geh nicht drauf, geh du doch«, erwidere ich. »Ich hau jetzt ab.« Retzbach spricht das eher zu sich selbst als zu mir. Wie in Trance erhebt er sich, murmelt irgendwas zur Verabschiedung und verschwindet. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört. Henschel und ich sitzen zusammen bei mir in der Telefonzentrale. Wir sitzen einfach da, sprechen nicht, rühren uns nicht, wie starr vor Angst. Ich bilde mir ein, schon die Stiefelschritte des Kommandos zu hören, das Gestapo Müller runterschickt, um uns zu erschießen. Ich entsichere meine Pistole, ich habe keine Vorstellung, wie lange wir so sitzen. Gestapo Müller kommt nicht. Irgendwann stieß Otto Günsche zu uns, berichtete knapp von der Verbrennung. Es musste schnell gehen. Mehr als die Leichen einfach hinzulegen, Benzin über sie zu gießen und dies zu entzünden, war unter dem Dauerbeschuss der Artillerie nicht zu machen. Zumindest einen kleinen Erdaushub hätte man doch machen müssen, sagte ich leicht vorwurfsvoll zu Günsche. Der zuckte nur die Schultern. Schließlich versammelten sich die übrig gebliebenen im Gang. Mohnke war unter ihnen, Goebbels natürlich auch. Was nun? Bald war man sich einig, Verhandlungen mit den Russen. Eine Telefonverbindung zu deren Feldtelefon musste her. Telefonposttechniker Gretz erschien mit einer riesigen Kabeltrommel, zeigte auf zwei Steckknöpfe an meinem Vermittlungsschrank und instruierte mich knapp. Die beiden Anschlüsse dort, die müssen unter allen Umständen frei bleiben. Ich gehe jetzt zu den Russen rüber. Die Rote Armee stand bereits in der Zimmerstraße, keine 400 Meter von uns. Einige Soldaten aus Mohnkes Kommando begleiteten Gretz. Nach einiger Zeit kam er zurück. Ich steckte das Kabelende in einen der freien Anschlüsse. Die Leitung ist tot, stellte ich bedauernd fest. Gretz prüfte selbst, nickte. Ich gehe noch mal rüber. Es dauerte nicht lange, dann war er wieder da und nannte mir den Grund für das Scheitern des ersten Versuchs. Das Kabel war nicht geerdet. Ich versuchte, die Leitung erneut freizuschalten, und jetzt hörte ich eine russische Stimme am anderen Ende. »Moment, Moment«, sagte ich, und vermittelte das Gespräch weiter an General Krebs, der fließend Russisch sprach. Vor dem Krieg war er Militärattaché in Moskau gewesen. Neugierig verfolgte ich das gesamte Gespräch, verstand aber vom Inhalt nichts. Die russische Sprache war mir völlig fremd. Das sollte sich bald ändern. Krebs vereinbarte wohl ein Treffen mit dem russischen General. Danach gab es eine Konferenz und eine längere Besprechung zur Vorbereitung der Verhandlungen.